çeksin. Şikin mi ya kusmundun kaydı. Bitches on me rum, trotzdem bleib ich. Hier im Untergrund und das weiß ich. Das weiß ich. Meine Crew killt deine Crew, du weißt ganz genau Bescheid. Und weil du das ganz genau weißt, suchst du bitte keinen Streit. Hey schöner Mann, wenn du wüsstest, wie es mir geht. Wenn du weg bist, hast du Zeit. Bitte komm vorbei. Schreiben Bitches, die was Festes suchen. Doch ich hab keinen Kopf für so nen Scheiß. Apache 207. Das ganze Geld macht mich schöner. Ich weiß, dass es dir gefällt. Es gibt nur einen, der ist größer, aber der ist nicht von dieser Welt. Sie flüstert ins Ohr, oh du Böser, Junge, sie will bei mir pennen. Hier hast du 5 Euro für Döner und da kommt ein Taxi, renn. Sidechicks schicken mir Kussmund und Kylie. Bitches um mich rum, trotzdem bleib ich hier im Untergrund und das weiß ich. Das weiß ich. Sidechicks schicken mir Kussmund und Kylie. Bitches um mich rum, trotzdem bleib ich hier im Untergrund und das weiß ich. Das weiß ich. Viele um mich herum sind nur da, weil fette Karren glänzen. Ey, weil sie auf meine Gage setzen. Ey, ja, wenn deine Jungs auf mich in Rage treffen. Ey, ja, müssen sie nicht die Seite, sondern die ganze Straße wechseln. Ey, ja, gestern noch mussten meine Rosex Waffe Golfstock und Hase strecken. Ey, morgen schon 2 Hosts am Start, nur damit sie mir meine Haare flechten. Ey, und soll mir noch einer in harten Texten von Straße Rap pepepepen mit der Ungnade betetetetetet vor seinem Haus retetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Crew, nein, allesamt einheitlich. Level deines Lebens, zwei Sidekicks von meinen Sidechicks. Deine Bitch dreht durch und beißt mich, aber das heißt nichts. Das heißt nichts, Sidechicks, schicken